SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Sommerliches Herbstwochenende steht uns bevor. Das ist doch auch schon mal etwas Anständiges. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mental X. Das ist Mental X Electronic und Electronic, naja, es rumst und wuscht hier die nächsten 3 Stunden. Heute oben ganz frei nach dem Thema Monuments and Deep Spaces. Ich habe brandneue Sounds mitgebracht aus Kroatien, unter anderem vom Petar Dundorf, dann die neue Scheibe von Patrice Bäumel, wo zusammen mit Audio Fly im Studio war und mein Featured Act von der Woche. Naja, das ist euch regelmäßiger Zuhörer hier natürlich bestens ein Begriff, nämlich der Stefan Bozin aus Bremen. Der Deutsche hat 2015 mit Powers of Ten eins von den erfolgreichsten Techno-Alben überhaupt produziert. Im einerseits im Original 14 Tracks sind es gesehen, dann ein halbes Jahr später ist das Ganze noch in einer Remix-Edition rausgekommen, unter anderem mit unwirklichen Remix von Dominik Eulberg und Max Cooper. Und mit dem Stefan Bozin möchte ich jetzt auch gerade die Sendung anfangen. Und zwar ist das sein brandneuer Remix, und zwar für Tales of Us, Monuments. Und das ist genau vor 2 Tagen rausgekommen. Schön, reise ich mit. Viel Spass. Thank you. zugegebenermassen. Ich bin nie wirklich ein Fan von Audiofly. Ich habe ihre Musik immer so ein bisschen als, ja, vielleicht ein bisschen doch zu abgehoben empfunden. Aber der Track, die neue Audiofly namens Karma, die ist richtig, richtig gut. Gut, das mag aber auch dazu dabei liegen, dass sie Co-Produzent am Start haben oder jemand, der mit ihnen produziert hat, nämlich der fantastische Patrice Bäume. Und wo ihm sein Name draufsteht, da weisst du, da entsteht ein Club-Hit. Ist Patrice Bäume zusammen mit Audiofly und Atacama. so deep. Thank you. ist Otto und Otto ist göttlich. Ja, Otto bringt eine neue EP an den Start. Und zwar, wie könnte es auch anders sein, auf dem britischen House-Label namens Anjuna Deep North heisst sie. Und das ist der Titeltrack davon. In zwei Wochen kommt sie raus. Und egal, was der im Moment produziert oder eben auch remixed, es sitzt perfekt. Ich denke zum Beispiel an den aktuellen Remix, den er gemacht hat für die neue Gorillaz-Scheibe. Wirklich fantastisch. Otto und North, mein erster Sensi-Tune vom heutigen Abend. Hintergrundinfos zu dieser Show bekommst du auf srf.ch/mentalmix. Da bekommst du nach der Sendung die Playliste. Und ja, ab Mitternacht dann auch die heutige Sendung als Podcast zum gratis Downloaden. wo ich den Track zum ersten Mal gehört habe. Es hat mich dermassen weggeblasen. Und das war vor über einem halben Jahr gesehen. Ich habe gedacht, hey, die werden das nie veröffentlichen mit dem Sample vom Original Blade Runner Film. Nein, können sie natürlich nie. Die Lizenz kriegen sie nie. Darum hat Mongo gefunden, mit ihnen gratis zum Download anbieten. Und check's einfach mal aus. Das ist ein Mongo mit Electric Sheep. Grandios. Du hörst SRF Virus. Ich bin die Host für alles Elektronische hier auf einem Sender, nämlich Mental X Electronic. Und heute oben habe ich hier brandneue Sounds, unter anderem vom Petar Dundorf aus Kroatien. Patrice Bäumel und Audiofly hat er schon eine Scheibe vorgestellt. Ein zweiter Track folgt dann noch. Und dann natürlich mein Feature-Act von der Woche, der fantastische deutsche Produzent, nämlich der Stefan Botzin. Das Ganze habe ich thematisch zusammengefasst unter Monument and the Deep Spaces. Und jetzt sind wir im Moment natürlich ganz klar mit den Deep Spaces. Wunderschöne sphärische Klänge. Und zwar aus Argentinien. Vom Luciano Schäfer hat einen Remix gemacht für Goda Brothers und A Distance. Und der perfekte Sound für den Sonnenuntergang. Und ich hoffe, ein weiteres schönes, langes und vor allem sehr angenehmes herbstliches Wochenende. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Das ist Mental X hier auf SRF Virus. Seit über 17 Jahren bin ich hier der Touchmeister am Wochenende für alles Elektronische. Und dass ich heute ein bisschen rauchen tönt, das liegt daran, ich habe immer noch irgendwie das letzte Wochenende am Verarbeiten, irgendwie 3 Tage lang nur gut, Pariser, die kennen einfach nichts in Sachen Lautstärke. Aber es ist ja nicht das erste Mal, wo ich dort war. Immerhin seit 12 Jahren bin ich dort einer von den DJs und ich kann das sagen, nein. Gott, ist das wieder exzessiv gewesen. Ich habe übrigens auf mein Facebook-Profil einen kleinen Videoclip gestellt, falls du nie da gewesen bist und doch mal möchtest wissen, was treibt der Mental so am Wochenende. Das Ando in Paris, wirklich spektakulär, wieder einmal mehr. Genauso wie das, die Cypher, ist das mit einer Resonanz. Thank you. Track muss atmen oder einfach, wenn mir ein Track gefällt, dann muss er gespielt werden und zwar mehrmals, dass er voll wirken kann. Und da haben wir genau so ein Schieben. Zum dritten Mal heute oben mit dabei und das passiert bekannterweise bei mir in der Sendung äußerst selten, dass ich einen Track so oft hintereinander spiele, aber naja, es ist auch wirklich ein Monster auf dem Dancefloor. Ich habe das letzte Wochenende gespielt und hey, die Harmonie, die das auf dem Dancefloor auslöst und gleichzeitig extreme Euphorie. Phänomenal. Das ist natürlich der fantastische Guy J Remix von Way Out West und Tuesday Maybe. Wirklich fantastisch. Hey, hast du eigentlich schon etwas vor das Wochenende? Gut, endlich regnet es mal wieder nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die nächsten paar Tage soll es ja sehr herbstlich und angenehm werden. Allerdings jetzt partytechnisch das Wochenende ein bisschen sparsam aus. Macht aber nichts für das, hast du ja mehr hier im Radio und ich hoffe, du hast daheim ein schönes Auftritt. Way Out West mit Tuesday Maybe. Schönes Wochenende. Thank you. fantastische elektronische Clubmusik kommt von überall auf der Welt. Das wissen wir nicht erst seit heute, nein. Das propagiere ich hier in der Sendung seit den letzten 17 Jahren. Und hier haben wir etwas aus Mexiko namens Lopez House. Die wiederum, das Duo, sind entdeckt worden von einem Israeli, der in Malta lebt, sprich im Guy J. Und eine Sängerin haben sie, Spanierin, sprich Angela. Das war jetzt also ein bisschen AKFL, aber für das findest du meine Playlist und die findest du gewohnt auf srf.ch/mentalx. Es ist Lopez House featuring Angela mit December.

das ist ein SRF-Virus. Ich bin der Mental X und ich bin zuständig für das Elektronische hier am Wochenende auf Virus. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Monuments and Deep Spaces findest du auf srf.ch/mentalx. Dort steht dann auch ab Montag die Playlist parat für den Podcast von der heutigen Show, sprich die 3 Stunden, die jetzt gerade im Moment am Du sind. Du musst natürlich nicht bis am Montag warten. Nein, die sind alle spätestens ab dem 11 Uhr parat zum gratis Download auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch auf iTunes. Kinder. Ich kann mich irgendwie gestern mal so langsam einfach darum kümmern, was das am Wochenende partytechnisch im Club Lounge Schweiz passiert. Und ja, entsetzt. Nicht wirklich viel Relevanz. Also du siehst so, alle Clubs erfahren im Moment auf Sparflamme gut. Wie ich immer sage, 24. vom Monat. Da getraut sich niemand irgendwie einen super teuren oder stellenweise überteuerten DJ zu buchen, weil bei vielen Leuten ist einfach ein Zahltag noch nicht da. Das haben wir schon früher in den Clubs Q und auch im Labyrinth erlebt. Das Einzige, was ich so gefunden habe, ist der Hive-Club, aber morgen so oben auch nicht mit Ausländern und Star-DJs, sondern mit den einheimischen Local-DJs, aber die sind natürlich auch ziemlich cool, zum Beispiel der Saab oder auch der Dario Datis. Naja, für das hast du ja mehr jetzt. Noch bis am 10 Uhr begleite ich dich weiter ins Wochenende. Hey, und ich hoffe, deine Woche war nicht allzu anstrengend gewesen. Darum fliegen wir jetzt einfach noch ein bisschen. Das hier ist der André Sobota und zusammen mit dem Sebastian Buch. Songs. Dear Dear heisst es. Und für mich zurzeit wirklich das Beste, was musikalisch aus der grossen Stadt kommt. Und wenn man denkt, irgendwie so, die haben gerade mal vor eineinhalb Jahren angefangen, haben aber schon einen Labelkatalog, so um die 120 Releases, weil sie einfach wirklich eine riesen Mannschaft haben, die als A&R, sprich als Selector, als Track-Selector schafft. Und was dabei rauskommt, ist wirklich jede Woche grandios. Da haben wir wieder so etwas eben auf D&D, und zwar Melody Strangers mit A Science. Super sexy. Yeah. We'll be right back. sogenannte Underground Acts, wie zum Beispiel der Patres Bäumel oder auch A Tale of Us, dann natürlich Koyu von Swara Music oder natürlich auch der Oliver Kolecki. Sie alle fangen an von Trans produzieren, nur die wenigsten benennen es dann auch so. Oftmals wird halt sehr einfach der Begriff der Melodic Techno verwendet. Aber jetzt müssen wir sich mal fragen, was machen eigentlich so wirklich die grossen Trans Acts, wie zum Beispiel Paul van Dyk, Armin van Buuren oder Solarstone und Giuseppe Ottaviani. Ja, die nehmen den ganzen Kitsch-Sound aus ihren Produktionen raus. Und hey, das hier ist tatsächlich die Comedy Solarstone aus seinem eigenen Label namens Pure und heisst jetzt Hemisphere. Fantastisch. Könnte auch tatsächlich zum Beispiel auf Eswara im Moment rauskommen oder auch auf ein Stil von Talent. Und ein kleiner Unterschied ist halt eben die ganze ehemalige Trans-Acts, die benennen den Sound auch mit dem, was er ist, nämlich Trans-Music. Mental X. Sounds so sexy. fantastisch. Seth White ist es aus Großbritannien. Und zwar mit Rhythmatica. So, und was jetzt kommt, das läuft schlicht und einfach aus der Konkurrenz, weil es ist so eine unvorstellbare Kombination oder Co-Produktion von zwei DJs, die irgendwie überhaupt nicht miteinander zusammenpassen. Wer was? Das erfährst du gerade nach dem da. SRF Virus. Essential Tune. Also, stell dir vor, du hast einen von der grössten Big Room DJs der Welt, sprich der Paul Oakenfold. Und der geht mit niemandem anderem als mit einem von der grössten Underground-Ikonen aus Kroatien, nämlich dem Petar Dundov, ins Studio. Sagst du, das geht nicht? Es geht eben doch. Gut, man kann von Paul Oakenfold halten, was er will. Aber der Typ ist wirklich eine Legende. Er ist der, der 1987 Acid House Music von Ibiza nach England gebracht hat. Und dann hat er ganz Smiley-Wahnsinn angefangen. Der Paul Oakenfold war außerdem der Typ, der mit Perfecto im Guinness-Buch von der Weltrekord steht, als erfolgreichstes Techno-Label aller Zeiten. Und Paul Oakenfold ist ebenfalls die Person gesehen, die in den frühen 90er Jahren Goa Trance, also Psytrance, mitentwickelt hat. Nein, es war nicht der Sven Feth, der das aus Goa mit über nach Europa genommen hat. Es war der Oakenfold, der die abgewandelte britische Version von Hard Trance mit nach Goa gebracht hat, dort gespielt hat und Papa Sweet hat sie dann gehört. So viel einfach einmal zu dem Typ. Er hat außerdem Happy Mondays, die ganze Rave Acts produziert. Er hat Massive Attack und The Shaman co-produziert und. Also du merkst, Paul Oakenfold, der hat wirklich etwas im Kasten, wenn man auch über seine Musik wirklich stundenlang diskutieren kann. Zu guter Letzt und als Closer von der heutigen Sendung möchte ich dir die Kollaboration zwischen denen Underground vs. Mainstream Acts vorstellen. Der Paul Oakenfold zusammen mit dem Petar Dundov und ihrer neuen Scheibe auf Perfecto Music Deep Space. Die hörst du genau jetzt. Würde mich freuen, wenn am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live an Turntables und warte. Die neue Musik muss nicht. In einer Stunde ist die heutige Sendung als Podcast für dich bereit. Und zwar auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch auf iTunes. So, jetzt sage ich, genieße das wirklich sonnige Herbstwochenende und komm gut durch Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Virus Essential Tune. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.